Das Vorbereitungskomitee von Malta für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 wurde jüngst gebildet. Das Komitee beschloss, aus Anlass des Kongresses politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un breit zu organisieren. Und das Vorbereitungskomitee von Dänemark für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 wurde jüngst in Kopenhagen gebildet.